Programm für den Tag, die man gar nicht wehrt. Wir feiern länger, denn das Leben ist zu kurz. Unser Hunger wird noch kleiner, doch die Augen, sie sind groß. Wenn der DJ nicht das Tier in dir weckt, ist wahrscheinlich wegen der Note. Wenn der Club die Schotten dicht macht um 6, ist wahrscheinlich wegen der Note. Wahrscheinlich wegen der Note.